LoRa München 92.4. ABF. Arbeit, Brotzeit, Freizeit. In diesen Tagen trat Johannes der Täufer hervor. Er verkündigte seine Botschaft in der Einöde der Wüste Juda. Er sprach: Ändert euren Sinn. Nahe herbeigekommen ist das Reich der Himmel. Er ist es, von dem der Prophet Jesajas spricht: Eine Stimme hört man rufen in der Einsamkeit. Johannes trug ein Gewand von Kamelhaaren und einen Ledergürtel um die Hüfte. Harte Früchte und wilder Honig waren seine Speise. Damals kamen zu ihm heraus Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und aus dem Umkreis des Jordans und ließen sich im strömenden Wasser des Jordans von ihm taufen. Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht Radio Horeb, sondern dies ist eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Unser heutiges Thema heißt das bedingungslose Grundeinkommen und Initiativ sein. Ja, vielleicht erstmal Initiative, was heißt es eigentlich? Also Initiative kommt vom lateinischen Wort initium, was Anfang und Beginn heißt. Und Initiative bezeichnet den Anstoß, die Anregung zu einer Handlung oder den ersten Schritt zu eben dieser Handlung. Man kann in diesem Sinne die Initiative ergreifen, oder aber die Initiative jemandem anderen überlassen. Initiative bezeichnet auch die Fähigkeit, selbstständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Heute sind im Studio mit mir, ich bin Jürgen Greiner, sind... Ah, okay. Ja. Sabine Heißner, und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die Antje, die zu Hause uns zuhören wird. Ja, und Jochen Balzer ist auch da. Und in der Technik werden wir von Felix Jakowitz begleitet. Juhu! Wir werden auch noch einen Telefongesprächspartner haben, Henrik Wittenberg, der kommt später reingeschaltet. Was steht bei uns heute auf dem Programm zu dem Thema das bedingungslose Grundeinkommen und Initiativ werden? Ja, wir haben schon einen kurzen Text aus dem Evangelium gehört, zum Johannes von der Täufer. Das wird der erste Teil sein, die Initiative des Johannes der Täufer. Dann, aber wir werden nicht im kirchlich-religiösen Christlichen bleiben, sondern wir werden weiter wandern und wir werden danach eine Erzählung oder einen Bericht zu Pina Bauschs Tanztheater und in ihr initiatives Wirken hören. Und wie schon gerade vorhin ein bisschen angekündigt, die Grundeinkommensinitiative Köln wollen wir vorstellen. Dazu haben wir den Gesprächspartner Henrik Wittenberg und er wird uns etwas erzählen über ihre Bodenzeitung und die BGE-Kreise, die sie ins Leben gerufen haben. Das wird eine sicherlich spannende Sache dann. Hinweise, Tipps und Termine werden zum Ende der Sendung dann noch folgen. Aber bevor wir einsteigen, lassen Sie uns erst Musik hören. Und der Interpret ist Asaf Productions, der Titel Li La Nau. Danke. What the hell was I gonna do? Without reaching your shore. When I was lost, I slipped away. But you wouldn't let me go astray. I came, I went, I seen her song. But I found my way, dealing on. Everything I knew today, I owe it all. To the time I spent, dealing on. Oh, yeah. first smack, back in the direction. Get it back, grace. Start eating the tension. Hanging with the thugs, doing things we shouldn't. But that's for us. No, no one that I couldn't. Swim. You may learn it fun, so I took action. Paid attention and began listening. Johannes der Täufer, das ist unser erstes Thema. Und das war ein Anliegen von Jochen. Und deswegen möchte ich dich fragen, was fasziniert dich denn an Johannes der Täufer? Naja, also erstmal war ja gestern der Johannitag. Und da kamen wir ja auch zusammen dann auf Johannes den Täufer zu sprechen. Und ich versuchte irgendwie, das auf den Begriff zu bringen, was finde ich eigentlich stark an der Erscheinung dieses Menschen. Dann ist es ja aber auch so, das will ich auch erwähnen als Gesichtspunkt, dass wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen redet, dann kann man ja eigentlich die Uhr danach stellen, dass in Kürze dann die Frage kommt, ja, wer tut denn dann noch was? Das bedingungslose Grundeinkommen, das ist zwar als existenzsichernd gedacht, also da kann man durchaus noch was dazu verdienen zum Leben, aber man nimmt dann weithin an, also sobald der große Existenzdruck weg ist von den Leuten, dann lassen alle den Griffel fallen, der Computer wird ausgestellt für immer und so. Und da, wo wir dann nun über Johannes den Täufer gesprochen hatten, da dachte ich mir, was ist denn das für eine Art von Arbeiten, die dieser Mensch da gemacht hat, ja. Das gibt's doch auch. Und jeder kennt Johannes den Täufer, jeder liest davon, denkt sich gar nichts dabei. Aber jetzt könnte man doch mal das auch in den Blick nehmen. Wie arbeitet denn der? Und da kann ich schon so sagen, also, wenn du mich fragst, was fasziniert dich, dann ist es zentral die Präzision und Sicherheit seines Arbeitens. Weil das muss man ja erstmal hinkriegen. Also Wahrnehmung, Denken, Handeln so zusammenzukriegen, dass man dann tatsächlich mal zur rechten Zeit am rechten Ort ist und auch noch das Richtige tut. Das kriegt keiner immer hin, aber Johannes, der Täufer, hat es, würde ich sagen, in einer außerordentlich entscheidenden Situation hingekriegt, weshalb er ja auch so klar in den Evangelien drin steht und weshalb manch einer von uns ja von ihm schon gehört hat. Und er hat es auch nicht immer hingekriegt. Also man sieht an den Evangelien, er hat auch gezweifelt. Kein Wunder, das ist ihm ja auch schwierig ergangen. Aber gut, in dem entscheidenden Moment hat es hingehauen. Und dann will ich vielleicht mal so ein paar Aspekte davon zur Sprache bringen. Das ist auf der einen Seite diese Radikalität, mit der er eigentlich aus sich selbst heraus handelt. Also man sieht da im Lukas-Evangelium, sein Vater war Priester, gut gestellt, eine wichtige Position. Er geht da ganz raus. Er geht aus Jerusalem auch geografisch raus, geht in die Wüste. Und sozusagen da reduziert sich sozusagen auf das ganz rein Menschliche. Alles, was Stand, Berufszugehörigkeit, Familienzugehörigkeit, all der Kram, ist nicht mehr da. Da ist nur noch Johannes der Täufer da. Und das hat auch Programm, weil diese Formulierung, die Stimme eines Rufers in der Einsamkeit, das ist eben, die Einsamkeit ist eben die Kehrseite der Individualisierung. Das ist eben ein Mensch, der ganz seinen eigenen Weg geht. Und wer eben seinen eigenen Weg geht, das ist bis heute so, der begegnet dem Thema der Einsamkeit. Und das war damals natürlich noch neuer, als es heute ist. Und man kann sagen, Johannes der Täufer ist einer der Menschen, die Einsamkeit kennen. Ja? Und das ist das eine, daraus auch die Freiheit seines Handelns. Die andere Seite ist die Hingabe, ne? Dass er so ganz der Situation hingegeben ist, wahrnimmt, was ist, sodass man in einer sagen könnte, in gesellschaftlicher Hinsicht erscheint er als Aussteiger, aber von der Lebenswirklichkeit her ist er eher ein Einsteiger, weil ein Einsteiger in das, was wirklich ist. Und nach dem versucht er konsequent zu handeln. Ja? Und das ist erstmal einfach eine Leistung, das so zusammenzubringen. Dann gehört natürlich das andere noch dazu, diese Fähigkeit, das Potenzial eines anderen Menschen wahrzunehmen, in diesem Fall des Jesus, auch wach zu bleiben bei dem, bei der Taufe, bei all dem und dann eben auch sagen zu können, ich habe da wahrgenommen, wie das abgelaufen ist und kann von daher sagen, da ist der Messias. Und dann auch zu dieser Aussage konsequent zu stehen. Und dann sieht man auch, er hat wirklich Schwierigkeiten bekommen infolge seines Arbeitens. Also man kann überhaupt nicht sagen, was ja oft auch vertreten wird, Menschen tun nur was, wenn sie dafür entweder sich einen Gewinn davon versprechen finanziell oder auch einen persönlichen Vorteil, das ist dann schon breiter gefächert. Aber bei ihm kann man sagen, also es gab eine Menge Schwierigkeiten, es war aber völlig richtig. Und er hat sich von diesen Schwierigkeiten überhaupt nicht beirren lassen. Das muss man ihm mal zugutehalten. Also ich wünsche natürlich niemand, dass er das erleben muss, was er dann erleben musste. Aber gut, er ist da durchgegangen. Ja? Wir haben ja ein bisschen andere Zeiten. Man wird ja nicht mehr unbedingt gleich den Kopf kürzer gemacht, was ja sein Schicksal letztendlich gewesen ist. Aber als Querdenker, wurde er sicherlich als Querulant wahrgenommen und stand auch in der Kritik oder in der Auseinandersetzung natürlich mit Andersdenkenden, mit konservativen Kreisen, die natürlich ihn sehr abgelehnt haben. Ja, also das Interessante ist ja, dass so beschrieben wird, wie er eigentlich also in der Bevölkerung starken Anklang findet. Also wie die breite Bevölkerung merkt, da ist was Besonderes unter uns. Das berührt uns, das geht uns was an. Während gerade fast die gesamte Führung des Landes oder der Gemeinschaft. Also die geistige Führung und die Regierungsführung, also auch die Priester und die Pharisäer und. Ja, also sagen wir mal, die Priesterschaft und auch die führenden Strömungen im Land, die waren so gefangen in den Vorschriften, die sozusagen letztlich auf das Kommen des Messias hin formuliert worden waren, den ganzen Geboten und so weiter, dass sie den Augenblick nicht mehr wahrnehmen konnten. Also das ist, finde ich, so eine ganz starke Kontroverse, dass Johannes der Täufer, seine zentrale Botschaft ist ja, ändert, denkt um. Metanoete heißt es dann auf Griechisch. Denkt um. Ändert euren Sinn. Und dieses Umdenken, das heißt halt auch, sozusagen die geistige Seite der Welt ist näher an die Menschen gekommen. Wir können selber ohne Priester eine Verbindung dazu herstellen. Im Grunde ist es ein Aufruf, gegen die Gegenwart wahrzunehmen, mit allen Sinnen, mit allen Möglichkeiten. Und die Führung des Landes, obwohl sie Jahrhunderte darauf hingearbeitet hatte in vielem, konnte aus ihrem Kopf nicht mehr aussteigen. Also war auch ordentlich selbstgerecht geworden. Das wirft Johannes der Täufer ihnen dann auch vor, dass sie letztlich noch dem Leben selber noch Vorschriften machen wollen, dass sie doch bitte ihren Ansichten sich fügen möge. Ja, diesem Phänomen begegnen wir wohl zu allen Zeiten. Ja, gut, klar, das ist fast paradigmatisch sozusagen. Also sowohl der Konflikt, der damals aufreißt, als auch die Fortsetzung. Was ich noch am Schluss sagen müsste, er hat ja dann dieses Wort gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und das hat auch so diese... Was hat er denn damit gemeint? Wen hat er denn gemeint mit er muss wachsen? Ganz klar den Christus Jesus. Nachdem er ihm begegnet war, nachdem er eben zu dem Schluss gekommen war, jetzt ist der Messias da. Das finde ich so beeindruckend, dass er so gar nicht in sich selbst irgendwie befangen war, sondern dass er einfach rückhaltlos sagen konnte, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Da steckt für mich so eine menschliche Größe drin und die passt auch jetzt, finde ich, zu dieser Jahreszeit, wo man eben so auf der Blüte des Jahres steht und wo jetzt die Tage wieder kürzer werden. Ne? Also diese Geste passt, finde ich, zu dieser Zeit. Das ist ja auch so ganz genau gegenüber vom Heiligen Abend dann. Also so ist das gebaut auch ein bisschen. Vielen Dank, Jochen, für deine Erschilderung der Initiativwirkung des Johannes des Täufer. Und Bevor wir bevor Sabine uns etwas über Pina Bausch erzählt, ja, hören wir Musik, und zwar diesmal den Interpret Dark and Shine mit dem Titel Change on Me. Every day I love the town when I wake up in the morning, and I know you can feel it too. When you get home at night alone and you feel sad, come on, play this song. Goes down every time you see my song, you can feel the love. Singing this song, you feel my song. Look at the moon and feel this groove. Goes down all. Sie war initiativ. Sie war eine Erneuerin. Sie war eine Menschenerkennerin. Sie war eine begnadete Künstlerin. Sie war die Mutter der Kompanie. Und sie war eine Workaholic. Ihr Einfühlungsvermögen erneuerte den Tanz. Ihr Credo? Mich interessiert nicht, wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt. Es ist der Schlüssel zu all ihren Inszenierungen. Ich spreche von Pina Bausch. Ein schneller Lauf, ein Schrei, ein Zögern, eine Überraschung, ein Abenteuer. Wir befinden uns im Tanztheater von Pina Bausch. Ein poetischer Raum, wo Wünsche, Erinnerungen, Sinnesreize, Projektionen der Fantasie, Enttäuschungen und Ängste zum Ausdruck kommen. Wo das Mögliche wirklich werden kann, wo es weder Symbole noch vorgefertigte Geschichten gibt. Bei Pina Bausch ist der Tanz keine Skizze aus vorgezeichneten Linien, die in Bewegung sind, sondern eine Ausdrucksweise, die aus der minutiösen Arbeit über Traum, Erinnerung und Wunsch hervorgeht. Das gilt für die Tänzer, aber auch für das Publikum. Jedes Stück von Pina Bausch hat einen ganz eigenen Atem oder quälende Langsamkeit und schwindelerregendes Tempo. Im Fluss zwischen Fülle und Leere entsteht ein Raum der Freiheit. In ihren Arbeiten wurden die Elemente ebenso einbezogen, also ich meine jetzt die Elemente wie Wasser, Luft, Erde und Feuer, wie Gesang, Pantomime, Tanz. In ihren Stücken kommt Humor zum Ausdruck. Die Bühnenbilder sind karg bis pompös. Pina Bausch wurde im Krieg geboren und ihre Eltern führten ein Restaurant in Solingen. Pina wuchs auf in Freiheit und gleichzeitig engem Familienverband, der förderte und forderte. Diese Eigenschaften begleiteten sie ihr Leben lang. Sie war bereits als Kind eine Bewegungskünstlerin. Kann ich mir gut vorstellen, die Hüfte bestimmt überall rum. Denn sie begann, und dann begann sie auch noch früh zu tanzen im Kinderballett Solingen. Die Theater Solingen und Wuppertal führten damals eine Zeit lang ein gemeinsames Theater. Mit 14 Jahren, gestärkt durch das Vertrauen ihres Elternhauses, ging sie zum Studium an die berühmte Folkwangschule in Essen. Hier wurde getanzt, gesungen, Texte gesprochen. Ihr erster Lehrer war Kurt Joos und er war auch Choreograf Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Joos ließ seine Schüler ausprobieren, was will und muss ich ausdrücken, was ist mein eigenes und in welche Richtung will ich gehen. Und er erweiterte das Lernen seiner Studenten, sie sollten auch lehren lernen. So erhielten sie die Möglichkeit, auch Laien zu unterrichten. Pina meldete sich für die Kinderklassen an, die die Folkwangschule eingerichtet hatte. Mit einem Stipendium in der Tasche wechselte Pina mit 19 Jahren für 2 Jahre nach New York. Sie belegte Kurse an der berühmten Juilliard School. Hier unterrichteten unter anderem Georges Balanchine, Martha Graham, Merce Cunningham und Paul Sannazzaro. Einige von diesen Lehrern unterrichteten auch an der Metropolitan Opera und Pina war eingeladen, an der Met zu tanzen. Die Zeit in New York war geprägt durch Üben, Üben, Üben. Dort choreografierte Pina verschiedene Themen. Kurt Joos holte sie zurück nach Essen mit dem Angebot, eine Meisterklasse zu führen. Leicht fiel Pina diese Entscheidung nicht und für viele Jahre fuhr sie jeden Sommer nach New York, um dort zu unterrichten. In Essen begann ihre Karriere als Choreografin. Sie tanzte immer mit im Ensemble. Und die Tanzwelt wurde aufmerksam. Ein verlockendes Angebot ließ nicht lange auf sich warten. 1973 kam das Angebot von Arno Wüstenhöfer, dem Wuppertaler Intendanten, die Leitung des Balletts an den Wuppertaler Bühnen zu übernehmen. Ihr erstes Stück hieß Fritz. Es hatte viel mit Fantasie zu tun. Ein kleiner Junge sah die Welt und alles war seltsam und vergrößerte sich zu etwas Unheimlichem. Es erntete höchstes Lob sowie vollkommenes und absolutes Unverständnis. Was war denn so revolutionär anders an ihrem Stil? Zunächst einmal war ihre Kompanie immer zusammengestellt aus nationalen und internationalen Tänzern. In ihren Stücken wurden Gesang, Pantomime, Sprach, Tanz zu einer Einheit. Die Kompanie trug gemeinschaftlich eine Aufführung zusammen. Zur ersten Probe wurden die Tänzerinnen und Tänzer zunächst befragt, was sie fühlen, wenn sie bestimmte Musik hörten, verschiedene Worte wahrnahmen. Welche Gefühle entstanden beim Betrachten der Wirklichkeit, beim Betrachten der Kostüme, des Raums? Wie würden sie sich dazu tänzerisch äußern? Und dadurch entstand ein nie dagewesenes Aufführungsstück. Vom ersten Augenblick dabei waren auch Kostümbildner, Bühnenbildner und die Maske. Sodass zum Beispiel die Kleider oder Anzüge perfekt auf die Tänzer zugeschnitten waren. Marion Zito suchte ständig weltweit nach geeigneten Stoffen, um die fließenden Bewegungen in diesen Materialien zu unterstreichen. Pinas Lebensgefährte Rolf Borzig schöpfte aus schier unendlicher Kreativität immer neue Bühnenbilder. Nach dem frühen Tod von Borzig übernahm Peter Pabst die Bühnenbilder und er begleitet das Tanztheater bis heute. Pina schöpfte aus ihrer Kraft, ihrem Anspruch an sich selbst und die Kompanie, ihrem Gespür, die Tänzer in ihrem jeweils eigenen Tanzausdruck zu fördern. Sie wollte immer das Optimale auf die Bühne stellen. Sie gab sich nicht zufrieden mit Halbheiten. Geprobt wurde bis zur Erschöpfung. Weit in die Nacht hinein. Danach gehen wir noch in eine Kneipe zum Essen und Trinken und weiterspinnen der Idee. Pina wollte nie nach Hause. Sie sagte immer, ach, lass uns noch auf ein Bierchen, ein Zigarettchen. Weltberühmt wurde das Tanztheater Wuppertal. Eingeladen in viele Städte auf allen Kontinenten. Diese Reisen hat die Kompanie immer inspiriert. Filme wurden dort gedreht, unendlich viele Fotoaufnahmen geschossen, Eindrücke niedergeschrieben. Dies war immer ein Anfang zu einem neuen Stück, das in Wuppertal uraufgeführt wurde. Wahrnehmen in Vertrauen. Initiativ werden heißt zu schauen, zu fragen, mitzudenken, zu danken. Pina Bausch hat den Tanz, das Theater, die Oper revolutioniert mit ihrer Art der Aufführungen. Gedankt haben es die Tänzerinnen und Tänzer, indem sie bis zu 20 Jahre in dem Ensemble verblieben. Einige gingen allerdings auch fort und kehrten wieder zurück. Die Tochter eines Tanzehepaares begann bei Pina zu tanzen. Ihr Weg führte sie heran an Eigeninitiative. Sie lernte früh, ein Theater zu organisieren. New York zeigte ihr Disziplin, Durchhaltevermögen. Die Geburt ihres Sohnes 1981 änderte nichts an ihrem Lebensplan, dieses Wuppertaler Tanztheater weiterzuführen. Sie war unendlich geduldig und konnte stundenlang zusehen. Ein Beispiel ihrer Kunst ist das Bühnenstück Kontakthof. Zunächst aufgeführt mit dem bestehenden Ensemble, wurde daraus eine Aufführung für Menschen ab 65, später auch noch für Jugendliche. Das geht dann so, stellen Sie sich eine Bühne vor und ganz hinten sitzen 20 Tänzer. Eine geht vor und zeigt Ihnen, was Kontakt ist. Was ist das? Wie fühlst du dich beim Kontaktaufnehmen? Was spürst du vom Gegenüber? Im Außen, bei welcher Musik wird dein Kontakt wie aussehen? Die Antworten auf diese Fragen wurden tänzerisch dargestellt. Mit Laien, die durch Pinas wunderbare Führung ein ergreifendes Stück auf die Bühne brachten. Pina hat den Tanz revolutioniert. Sie hat den Tanz und die Tänzer aus der Sklaverei der Schönheit befreit. Sie bekam viele, viele Auszeichnungen, unter anderem auch den Kyoto-Preis, die höchste Auszeichnung für Verdienste um Wissenschaft und Kultur. Wim Wenders war derart begeistert, dass er beschloss, einen 3D-Film zu drehen. Pina ließ sich eine sehr lange Bedenkzeit zu diesem Projekt, doch als sie zusagte, begann Wenders mit den Planungen. Alles stand fest, alles wirklich war festgelegt, als die erschütternde Nachricht zu Pina Bausch Tod kam. Sie starb 2009 mit 69 Jahren. Die Kunstwelt hatte den Tod einer ihrer kreativsten und initiativsten Erneuerinnen zu beklagen. Wim Wenders drehte 2011 mit Pinas Tanztheater den Film Pina. Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren als Gedenken an diese wunderbare Schöpferin. Mein letzter Satz. Belohnt wurden Wenders und die Kompanie mit der Nominierung des Oscars für Dokumentarfilm. Thank you. So, jetzt hole ich erstmal die Musikankündigung nach. Wir hörten zuvor nochmal Asaf Productions, diesmal mit dem Titel Wash It Away. So, wir sind jetzt beim dritten Teil und da geht es um das Thema die Grundeinkommensinitiative in Köln und ihre Bodenzeitung und BGE-Kreise. Dazu haben wir bereits am Telefon Hendrik Wittenberg. Er ist, wenn ich ihn kurz vorstellen darf, Vorstand in der Kölner Initiative Grundeinkommen e.V. und ist zuständig dort für Öffentlichkeitsarbeit, Webseiten, soziale Netzwerke. Er ist beruflich tätig als Medien-, Ideen- und Gesellschaftsgestalter. So war zumindest die Information, die ich finden konnte. Hallo Hendrik, grüß dich. Ja, hallo, herzliche Grüße aus Köln nach München. Ah, danke. Ja, danke. Ja, dann übergebe ich erstmal für das Thema Bodenzeitung, zu dem du erzählen darfst, übergebe ich erstmal Sabine. Ja, ich bin hier. Hallo Henrik. Ich musste jetzt erstmal Luft holen, nachdem ich hier so lange geredet hatte die ganze Zeit und das war auch ein bisschen ungewohnt für mich. Wir beide hatten schon ein wenig gesprochen über die Bodenzeitung. Genau, es ist ein neues Element in Bezug auf Veranstaltungen, finde ich. Wie seid ihr da initiativ geworden, warum ist bei euch dieser Gedanke gekommen, eine Bodenzeitung anzubieten? Ja, die Bodenzeitung, die habe ich schon bereits 2008 kennengelernt auf einer Schulung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit mit dem Kommunikationsexperten Wolfgang Nachfurth aus Berlin. Ich habe 2009 auch davon erfahren, dass die Osnabrücker Grundeinkommensinitiative auch damit gute Erfahrungen gemacht hat. Das Ganze ist allerdings bei uns in den letzten 3 Jahren ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil wir sehr stark eigentlich mit Infoständen unsere Öffentlichkeitsarbeit in Fußgängerzonen durchgeführt haben. Das Problem an Infoständen ist natürlich, dass man sehr hohen Aufwand hat. Man muss die Materialien transportieren, ein Zelt, vielleicht noch ein Counter, Sitzmöbel. Ah ja, wir kennen das. Das ist das Problem. Und für die Aktionswoche mit Ralf, die im Mai stattgefunden hat. Also Ralf Böß meinst du aus Berlin? Mit Ralf Böß aus Berlin, genau. War das einfach nicht zu stemmen, auch personell. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, dann machen wir das diesmal mit der Bodenzeitung. Vielleicht kann ich die Idee kurz mal erläutern. Also man hat eine Plane, in der Regel so 3x2 Meter, Plastikplane oder auch eine Tapete, die man zusammenkleben kann. Darauf kann man eine Botschaft oder eine Frage im oberen Teil draufmalen, die Leute so ein bisschen anspricht. Dann hat man eine Tabelle, wo man vorgegebene Fragen ankreuzen kann oder auch noch ein Freizeitfeld für eigene Sachen. Und darunter steht eben eine Fußzeile, der Name des Veranstalters. Und ich habe dann gesagt, ja, wir machen das so. Die Begeisterung war erst nicht so stark. Und dann habe ich gesagt, ich gestalte das ein bisschen professioneller in Anlehnung an unsere Werbematerialien, Farbe, Schriftbild und so. Und habe das einfach als PVC Banner drucken lassen, auch mit 3x2 Meter. Und ja, die bekannte Frage war, was würden Sie arbeiten, wenn für Einkommen gesorgt wäre? Und darunter eine Tabelle mit 8 Auswahlmöglichkeiten zum Ankreuzen. Warte mal, darf ich mal eine davon sagen? Von diesen 8 Auswahlmöglichkeiten heißt zum Beispiel eine das gleiche wie jetzt. Eine zweite heißt weiterarbeiten, aber in anderen Branchen oder Firmen. So, jetzt darfst du weiterreden. Genau. Und wir haben damit angefangen einfach, wir haben die ausgepackt, der Ralf war dabei und wir waren alle ein bisschen neugierig, was passiert damit. Wir waren in der Fußgängerzone Wallraufplatz, das ist relativ nah beim Dom, Hohe Straße, wer da schon mal da war, das ist eine sehr stark frequentierte Fußgängerzone, auch mit Touristen. Und wir haben die da so ein bisschen parallel hingelegt in den Laufweg der Leute und haben einfach da gestanden als Bürger. Wir waren also auch gar nicht zu erkennen als Aktivisten oder Vereinsmitglieder oder auch sonst. Wir hatten einfach nur ein bisschen Infomaterial, das haben wir an die Seite gelegt oder in der Tasche dabei und eben Stifte zum Ankreuzen. Und dann ging es los. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine sehr kreative Arbeit und eine sehr initiative Arbeit für den Einzelnen als solches auch. Ich habe gesehen, dass auch eine Anmeldung als Kunde Kundgebung für diese Zeitung bei den jeweiligen Behörden angesagt ist. Das ist manchmal etwas unkomplizierter als das, was wir mit den Infoständen machen. Jetzt gebe ich aber sehr gerne mal weiter an den Jürgen, der dich nämlich noch ganz andere wunderbare Dinge fragen möchte. Ja, gerne. Ja, unser zweites Interesse an der Kölner Initiative ist nicht nur eure Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch das, der Versuch, spielerisch konkret zu werden mit dem Grundeinkommen. Und dazu habt ihr die BGE-Kreise entwickelt. Das ist von euch eine Entwicklung, ist das richtig? Die Entwicklung ist von Dirk Schumer. Das ist ein Vereinsmitglied. Uns ist auch unser Kassenwart. Er ist einfach von Hause aus Programmierer und hat dazu eine Internetsendung geschrieben. Jetzt sagst du erstmal vielleicht, was die BGE-Kreise sind. Ja, die BGE-Kreise, das ist eine Möglichkeit, wie man eine Volkswirtschaft ganz einfach darstellen kann. Also und zwar hat man eine Art Marktplatz, wie man das vielleicht vom Tauschring kennt. Da kann man Angebote und Gesuche sehen. Also ich kann auch selber ein Angebot einstellen oder ich kann sehen, was bietet jemand an. Das Zweite, es gibt eine Komplementärwährung, kennt vielleicht jemand von den Regionalwährungen, die ist aber die in digitaler Form, weil diese BGE-Kreise sind ja auch überregional. Und das ganz Besondere ist eben, dass es ein Grundeinkommen gibt, das jedem monatlich ausgezahlt wird. Das heißt also, ihr habt Währungseinheiten und jeden Monat bekommt jeder Teilnehmer neue Währungseinheiten. Wie viel bekommt er denn da jeden Monat neu? 400 Währungseinheiten. 400 Währungseinheiten. Und was soll er dann damit machen und was passiert damit dann? Ja, durch die 400 Währungseinheiten hat er die Möglichkeit, Teilhabe zu machen. Das ist ja im jetzigen Leben im Eurosystem für viele Leute nicht so einfach. Klar. Und da ist auch die Summe entstanden, weil wir gesagt haben, also der Dirk, es fehlt im jetzigen System einfach Grundsicherung, 400 Euro, eigentlich müssten das so 1100, 1200 Euro im Leben sein. Und deshalb als ergänzendes System ist hier die Möglichkeit, innerhalb von den Kreisen, also Dienstleistungen zum Beispiel in Anspruch zu nehmen oder auch Produkte oder auch gegenseitig Handel zu treiben. Das Ganze findet im Internet statt sozusagen. Also der Marktplatz ist Internet, oder? Genau, es ist eine Internetanwendung. Jeder kann sich anmelden, kostenlos, ist dann Teilnehmer. Und man sieht dann Marktplatz, vielleicht etwas ähnlich wie bei eBay. Und dann kann ich zum Beispiel gucken, was gibt es in meinem Umkreis, in der Umgebung. Aber man kann auch von überregionalen Kreisen Angebote wahrnehmen, wenn die dann freigeschaltet sind. Es werden ja nicht laufend immer neue Währungseinheiten dann geschöpft, sondern wie entsteht eigentlich wieder die Grundlage für die nächste Auszahlung von einem Grundeinkommen dann im nächsten Monat? Also grundsätzlich ist jeder Kreis autark und jeder Teilnehmer, der dem Kreis hinzutritt, erhöht die Geldmenge. Das ist also eine natürliche Wertschöpfung, also jedes Mal um 2400 Währungseinheiten. Aber auch begrenzt damit, also mehr kann man nicht schöpfen. Nein, es ist immer vom Teilnehmeranzahl abhängig. Und wenn ein Teilnehmer austritt, dann wird die Geldmenge auch verringert, um das monatliche Grundeinkommen von 400 Währungseinheiten an jeden Teilnehmer zu garantieren. Es sind natürlich Steuern und Abgaben nötig. Und wir haben das so angelegt, dass man auch die verschiedenen Finanzierungsmodelle, die es ja im Grundeinkommen, die in der Diskussion sind, Konsumsteuer, Einkommensteuerbesteuerung etc., da mal ausprobieren kann. Das System ist also so ausgelegt, man kann tatsächlich nur den Konsum besteuern, man könnte Einkommen besteuern, man kann auch Kredite besteuern und man hat die Möglichkeit einer Geldumlaufgebühr. Das ist vielleicht das Besondere noch. Also du hast mir mal von Beispielen erzählt gehabt, dass die Konsumsteuer zum Beispiel 50% betragen könnte. Dass also, wenn ich jetzt eine Dienstleistung in Höhe von 60 Währungseinheiten in Anspruch nehme, dann zahle ich auch noch eine Konsumsteuer in Höhe von 50%, also 30 Währungseinheiten, dann wiederum zurück in die Grundeinkommenskasse, sage ich jetzt mal. Und die Geldumlaufgebühr, das ist ja gesagt, zum Beispiel 18% können die betragen. Das heißt, alle Beträge, die am Ende vom Monat nicht die vorhanden sind, von denen muss man dann 18% dann auch wieder abführen. Und aus diesen Beträgen wird dann das Grundeinkommen im Folgemonat dann wieder geschöpft, also nicht geschöpft, sondern ist wieder verteilbar. Genau, diese Beiträge, also diese Abgaben sorgen dafür, dass das Grundeinkommen über eine gewisse Zeit auszahlbar ist. Ähnlich vielleicht mit der deutschen Rentenkasse vergleichbar, die das ja auch ein bisschen ein paar Monate vorhalten muss. Und wo gibt es jetzt solche BGE-Kreise? Also es gibt bundesweit mittlerweile über 30 BGE-Kreise, wobei das jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern auch in Schweiz und Österreich gibt es welche. Mittlerweile über 500 Teilnehmern. Wow. Und vielleicht mal aus Köln Beispiel, also unter Köln Süd nennt sich der Kreis, hat eine Teilnehmeranzahl von über 120 Teilnehmern. Das ist also ein älterer Kreis und damit auch schon relativ groß. Das ist sehr interessant, was es da schon an Marktplatzangeboten gibt. Mhm. Gibt es denn auch Lebensmittel oder sowas? Ja, also wir haben Biobäcker, der verkauft immer zweimal in der Woche in Köln auf dem Marktplatz sein Biobrot. Ich ziehe nach Köln. Und das Rückläuferbrot, was er nicht loskriegt, das bekommen wir exklusiv. Mhm. Wir bezahlen dafür 1 Euro für jedes Teil. Aber derjenige, der das verteilt in den Kreis, der bekommt eben Währungseinheiten als Dienstleistungs-Wertschätzungsgebühr. Ja. Was ist denn der Effekt dieser BGE-Kreise? Ja, der Effekt ist, dass Leute mehr Freiheitsgrade bekommen. Gerade die Schwierigkeiten haben im realen Leben mit ihrer Euro-Knappheit. Also wir haben einen Hartz-IV-Empfänger gehabt, der hat sich eine Waschmaschine leisten können, inklusive Transport und Anschluss, was er sich in Euros hätte nicht leisten können. Mhm. Das andere ist natürlich, dass diese Menschen wieder in Kontakt kommen untereinander. Erstmal natürlich durch die Währungseinheiten, die mehr möglich wirtschaftliche Freiheit ermöglichen, aber auch natürlich Kontakt untereinander. Also wir haben immer alle 2 Monate ein Treffen dieses Köln-Süd-Kreises. Da kommen immer so 10 bis 20 Leute vorbei. Man hat Austausch und man kann auch wieder neue Leute mitbringen, wie man das mal präsentieren kann. Und diese Kreise besprechen auch ihre Handhabung gemeinschaftlich dann auch? Genau, also ein Kreis kann ja beschließen, wie hoch die Gebühr ist oder welche überhaupt Art der Abgabe sein soll für das zum Beispiel die Auszahlung des Grundeinkommens. Also das liegt immer in der Bestimmung des Kreises, also wie auch ein demokratischer Beschluss quasi. Ändert ihr da ab und zu was? Bitte? Ändert ihr da ab und zu was? Ja, also verschiedene Kreise können natürlich entscheiden, verschiedene Art der Besteuerung. Also das gibt es schon. Und da kann man auch mal spielerisch erfahren, wie das ist, wenn so ein BGE-Kreiskonto ins Minus geht, weil die Privatkonten auf einmal hohe Guthaben haben, ne, und Staatsanleihen dann ausgegeben werden quasi. Das ist mal interessant, auch ein bisschen so spielerisch, pädagogisch Wirtschaft kennenzulernen. Und Grundeinkommen, die Wirkung und die ganze Erfahrung mit Grundeinkommen dann. Ja, genau. Wir sind leider schon am Ende unserer möglichen Zeit mit dir für das Gespräch. Das da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Ja, ja, also ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es bald auch einen Grundeinkommenskreis in München. Wir sind ganz heiß. Ja, ja, wirklich. Also das hat mich sehr angesprochen, die Idee. Und ich bedanke mich vielmals bei dir, Henrik, und freue mich auf neue Ideen und Gedankenaustausch. Ich freue mich auch sehr und bedanke mich auch ganz herzlich und schöne Grüße an Golln. Ja, also, ja, danke. Schönen danke Abend. Vielen Ciao. Dank. Ja, euch auch. Ciao. zunächst die Musik. Der Interpret war Philipp Mangold und der Titel ist Acoustic Lounge Guitar. Weiter geht's mit Jürgen. Ja, wir wollen noch ein bisschen einfach mal zusammenfassen, was wir jetzt so in diesen drei Teilen mitbekommen haben oder was uns da aufgefallen ist, was sich für uns da für ein roter Faden insgesamt ergibt. Du wolltest, möchtest du, Jochen, vielleicht mal anfangen damit? Ja, ich fand eigentlich auch so bei der Vorbereitung unserer Sendung so zentral die Stelle, wo die Sabine gesagt darauf hingewiesen hat, dass ja vor Pina Bausch das üblich war, dass eine Choreografin, ein Choreograf eine feste Vorstellung hat von einem Stück und ein Regisseur, eine Regisseurin und dann setzt sie das Stück um. Und dass bei Pina Bausch einfach dieses starke Moment dazu kam, dass sie sich dafür interessiert hat, ihre Tänzerinnen und Tänzer, muss ich in erster Linie waren es Tänzerinnen und Tänzer, aber sie hatten auch andere Fähigkeiten, aber sie darin zu unterstützen, ihren eigenen Tanz zu finden. Und dass sie gemeinsam das Stück entwickelt haben. Ja. Und das, da liegt für mich so die revolutionäre Wendung und da liegt für mich auch so der rote Faden von Johannes dem Täufer mit dem Christus und so weiter runter bis zu Pina Bausch und runter bis zu uns. Also dieses Grundthema, wie finden wir unseren eigenen Tanz? Und da ist für mich auch die Fortsetzung nach Köln, wo ich eben merke, wenn wir ein Grundeinkommen entwickeln und sogar, was ich stark finde, mitten in dieser Welt anfangen damit gemeinsam, unterstützen wir uns gegenseitig darin, in unseren Möglichkeiten, unseren Tanz in die Welt zu setzen. Genau, was ist denn überhaupt Initiativ? Initiativ heißt für mich zum Beispiel losgehen. Das hat Johannes gemacht. Pina ist losgetanzt. Ich mache das auch manchmal. Deswegen war mir das auch ein Anliegen, diese Künstlerin heute Abend vorzustellen. Was ist mir noch aufgefallen? Der Jürgen hat gerade den Henrik Wittenberg gefragt, was ist der Effekt der BGE-Kreise? Da sind wir wieder initiativ, ja? Ich muss selber als Hartz-IV-Mensch mich auf die Beine machen und etwas Neues, für mich absolut Revolutionäres, einzuleiten. Ja, Jürgen, der hat eine Frage, ich sehe es schon. Nein, ich habe keine Frage. Bitte. Du hast aber ein, du möchtest jetzt was sagen, glaube ich. Ich stehe auch bereit zu sagen was. Ja, okay. Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass bei allen drei Beispielen, Johannes der Täufer, Pina Bausch und der Kölner Initiative, dass ich hier wahrnehme, dass hier Initiative ergriffen wird, also dass hier Handeln stattfindet und dass hier gleichzeitig durch dieses Initiativwerden in der Initiative, in dem Tanztheater als Choreografin und Johannes Täufer in seinem Taufen, dass Leute eingeladen werden, selbst initiativ zu werden, initiativ zu sein. Also das heißt, hier kommt nicht jemand her und macht eine Aktion und die anderen haben ihm zu folgen, sondern es soll ein Impuls sein, der andere inspiriert und in Bewegung bringt. Und was auch interessant ist, ist, dass in allen Fällen diese Menschen großen Zuspruch und gleichzeitig heftige Ablehnung erfahren haben. Du hast es erzählt gehabt, Sabine, über Pina Bausch, dass sie großes Lob bekommen hat und Kopfschütteln, Unverständnis für das, was sie gemacht hat. Johannes der Täufer hat den Kopf abgeben müssen. Zulauf gehabt und deswegen auch vielleicht den Kopf abgeben müssen dann. Und im Grundeinkommen müssen wir nicht den Kopf nicht abgeben. Nein, aber wir erleben auch hier sehr starken Widerstand von bestimmten Kreisen und auch andererseits großen Zuspruch auch von vielen Teilen. Und das finde ich das Interessante. Und jetzt noch den letzten Schritt, Grundeinkommen. Was ist eigentlich Grundeinkommen? Grundeinkommen ist erstmal eine Initiative dahin zum Grundeinkommen kommen und zum anderen ist es eine Aufforderung, in einem Leben mit Grundeinkommen dort für sein Leben initiativ zu werden. Aber das nicht nur Sein, sondern das Sein vielleicht auch irgendwo zu verstehen, als für andere auch initiativ zu werden. Es ist ja eine Vision und eine Vision muss ich erstmal annehmen können. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, um mit ihr leben zu können. Will ich das überhaupt? Das sind auch wieder so die Fragen, die bei Initiativen Menschen einfach vorhanden sind, die eben ein wenig in die Vergangenheit schauen und dann in die Zukunft auch weiterhin schauen. Und dann finde ich beim letzten Beispiel Köln dieser Zusammenhang von Freiheit und Solidarität. Ich denke, Freiheit bedeutet eben, seinen Platz im Leben, im Zusammenhang des Lebens zu finden. Freiheit und Zusammenhang sind keine Gegensätze, im Gegenteil. Und ich denke mir, wenn wir zusammenhalten, dann können wir uns allen die Grundlage geben, damit jeder von uns für das Ganze an seinem Platz arbeiten kann. Und das ist der beste Platz. Und das ist auch die ökonomischste Wirtschaft. Also die Wirtschaft, die am besten läuft. Mhm. Bunt war es, finde ich, heute Abend sehr. Ja, jetzt kommen wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Ich beginne erstmal mit dem Hinweis, und zwar Link zu den Artikeln über die Bodenzeitung und BGE-Kreise der Kölner BGE-Initiative. Dort gibt es eine Homepage, die heißt bgeköln.ning.com. Ich buchstabiere es mal geschwind, BGE Köln, zusammengeschrieben, Köln mit OE, dann .ning. Ning schreibt man mit Nordpol, Ida, Nordpol, Gustav und dann .com. Und dort gibt es, wenn man dort auf der Hauptseite ist, relativ weit oben zwei Einträge in dem Blogbereich. Der eine heißt die Bodenzeitung, wirksame Aktion mit geringem Aufwand. Und der zweite ist bedingungsloses Grundeinkommen, nicht warten, sondern starten, was die BGE-Kreise skizziert und erläutert. Ja. Wir werden auch noch versuchen, diese Links bei uns auf der Homepage auch noch mit reinzustellen bei der Sendung, wo die Datei steht. Ich habe Ihnen das 48. BGE-Café vorzustellen am Samstag, den 5. Juli, wie üblich von 13 bis 15 Uhr in der Bio-Brotbar Müllerstraße 46. Die Gruppe Paradigmenwandel in der Grundeinkommensinitiative München trifft sich am kommenden Mittwoch, 2. Juli 2014, 19.30 Uhr, in der Nikolaistraße 17 in München-Schwabing. Thema wird sein Umgang mit der Kritik am Grundeinkommen, ein Stück aus einem Buch von Peter Selk, das vierte Kapitel, Rückbetrachtung auf ein Plenum, was wir zurzeit hatten. Peter Selk, der Buchtitel, Die Arbeit des Einzelnen und der Geist der Gemeinschaft. Genau. Ah ja, und am 16.07., also 14 Tage später, treffen wir uns dort wieder. Da ist noch nicht die Tagesordnung noch nicht klar. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag den 17. Juli von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude 2. Stock. Raum wie immer im Aushang. So, weitere Hinweise und Informationen, falls es auch irgendwas jetzt von den Dingen zu schnell gegangen sein sollte, finden Sie auf unserer Homepage. Und dort finden Sie auch unsere Sendungen, diese und die vergangenen, zum Nachhören. Und unsere Homepage ist www.grundeinkommen-münchen, also münchen.de, München mit UE geschrieben.de. Ja. Die nächste Musik wird sein der Interpret Natta. Interpretin. Ah, danke. Und der Titel ist C'est la vie. Ja, damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Gast am Telefon war in dieser Sendung Hendrik Wittenberg von der BGE-Initiative in Köln. Und die Redaktionen im Studio waren Sabine Heisner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Wiederholung der Sendung können Sie hören auf LoRa am kommenden Mittwoch, den 2. Juli von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Nächster Termin für unsere Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen ist der 23. Juli. Thema werden wir mal sehen, was uns da noch einfällt. So, und dann haben wir jetzt ab 20 Uhr hier auf LoRa München das Institut für sozialökonomische Wirtschaftsforschung. Und Helmut wird hier den Widerstand und Kapitalismus oder Demokratie mit Konrad Schuler, Werner Rätz und Joachim Schubert vorstellen. Viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Und auf Wiederhören. Ciao.